Thema: Aktive und passive Hobbys. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Hobby ist eine freiwillig gewählte Freizeitbeschäftigung, eine Art Ausgleich zur Tagesarbeit. Niemand kann und will ununterbrochen arbeiten oder lernen. Hobby bedeutet Abwechslung und Entspannung. Man betreibt es um seiner selbst willen und nicht für andere. Hobbys lassen sich klassifizieren. Vor allem gibt es sportliche Aktivitäten, unter anderem Bergsteigen, Ballspiele, Joggen, Tauchen, Segeln, Tanzen oder Krafttraining. Das sind aktive Hobbys, weil man sich dabei körperlich betätigt. Ich wähle eine sportliche Tätigkeit, um mich nach einer harten Schulwoche abzureagieren. Denn beim Lesen würde ich nur einschlafen. Autos tunen und Modell bauen erfordern Handgeschick, diese sind also auch aktive Hobbys. Für andere Freizeitbeschäftigungen sind außerdem noch Mut und Kraft nötig. Segelfliegen und Drachenfliegen wären schon zu viel für mich. Dann gibt es noch Hilfsdienste und Freizeitbeschäftigungen in einer Glaubensgemeinschaft. Da kann man Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr werden oder an Obdachlosen Essen verteilen. Meine Mutter, die oft und sehr viel liest, würde Lesen unbedingt als etwas Aktives bezeichnen. Dasselbe gilt zum Beispiel fürs Schauspielen. Dazu braucht man ja nicht nur Augen, sondern auch Verstand. Fernsehen wäre für sie sicherlich ein passives Hobby. Zu den passiven Hobbys gehören noch die unterschiedlichen Sammelaktivitäten. Beinahe alles kann gesammelt werden. Münzen, Kühlschrankmagneten, Pokale, Muscheln und vieles mehr. Die meisten Menschen wollen sich in ihrer Freizeit weiterbilden, indem sie lesen, Kurse besuchen oder Sprachen lernen. Typisch sind noch Bastel- und Kunsttätigkeiten wie Modellbau, Malen oder Töpfern. Musik ist eines der beliebtesten Hobbys unserer Generation. Wir hören Tag und Nacht Musik auf dem Handy, einige schreiben sogar eigene Songs, andere spielen Klavier, Flöte oder Gitarre. Faulenzen ist aber kein Hobby. Auf dem Sofa liegen, stundenlang Fernsehen, ist doch keine richtige Freizeitbeschäftigung. Hobbys haben wichtige Funktionen. Man kann dadurch Stress abbauen. Viele Menschen machen aber auch ihr Hobby zum Beruf. Wenn ich zum Beispiel in meiner Freizeit gerne fotografiere und es mit der Zeit auf professionellem Niveau mache, kann ich als Fotograf auch Geld verdienen. Dasselbe gilt für Straßenmusikanten. In der Regel kann sich aber niemand mit einem Hobby den Lebensunterhalt verdienen. Manche Sammlungen, zum Beispiel Münzen, Gold oder Oldtimer, können aber durchaus eine Geldanlage sein. Die Sammlung gewinnt über die Jahre an Wert und kann auch als finanzielle Unterstützung dienen. Hobbys können auch therapeutische Wirkungen haben, wie zum Beispiel Muskelaufbau beim Krafttraining oder gesundes Atmen beim Schwimmen. Außerdem haben Hobbys einen sozialen Charakter. Mannschaftssport und Gesellschaftsspiele sind ja Gemeinschaftsaktivitäten. Nicht zuletzt kann man durch die Vertiefung in ein Hobby Wissen und Erfahrung erwerben. So werden aus Hobbyköchinnen wie mir eines Tages Chefköchinnen.